Ich möchte, dass du mir etwas versprichst. Aber du musst deine Augen zumachen. Also, jedes Mal, wenn jemand gemein zu dir ist, oder wenn du dich mal mies fühlst, oder wenn du einfach nur mal reden möchtest, dann möchte ich, dass du immer genau hierher kommst. Genau hierher, denn hier werde ich für immer und ewig sein. Zuhören.